Hallo Kinder, ich heiße Oliver. Und ich heiße Katrin. Und ich bin die Conny. Habt ihr Lust, mit uns zu singen und euch zu der Musik zu bewegen? Probiert es mal, es macht Spaß.